Die Juden reisen in den Süden als Touristen verkleidet, sind aber geheime Agenten und suchen, wie immer, nach den weißen Göttern und ihre Aufenthaltsorte. Von den Behörden bekommen sie Unterstützung. Ich habe Listen dieser Juden gesehen, es waren sicher alles falsche Namen. Sie gehören dem israelischen Geheimdienst, der Luftfahrt oder dem Heer ihres Landes an. Sie mögen auch gekommen sein, um uns beizubringen, wie man gegen Argentinien kämpfen kann. Chile hat enorme Summen für Waffen ausgegeben, die in oder über Israel gekauft wurden, ohne direkten Zugang zu den anderen Märkten zu erhalten. Es hat sich Vermittler bedienen müssen, um solch teures Material erstehen zu können. An allen unseren Grenzen hatte man Spannungen erzeugt, sodass die Lage der eines dauernd belagerten Landes entsprach. Es gingen zudem Gerüchte um über den jüdischen Plan Andinia, ein bereits altes Bestreben der Kinder Zions, sich im argentinischen und chilenischen Patagonien anzusiedeln, wo sich die größten hydroelektrischen Reserven der Welt befinden und das ihnen in einem Atomkrieg Zuflucht bieten würde. Außerdem wegen der Nähe zur Antarktis mit ihren nicht ausgebeuteten Bodenschätzen und den Eingang zu den geheimen Städten und zur inneren Erde. Eine chilenisch-argentinische Integration, die die Verschwörung zerschlagen würde, kann man nicht zulassen und die eine starke und magische Macht im Süden am Südpol schaffen könnte, Pingala, Ida und Susumna vereinend, um diese Metapher weiter zu gebrauchen, in einer erlösenden Alchemie der Anden. Für dieses Opus Alchemicum scheint es schon zu spät zu sein, denn die Juden kontrollieren und beherrschen alle Entscheidungen in beiden Völkern über die Freimaurerlogen in Argentinien und Unterwanderung auf allen Ebenen in Chile. Wenn das entschlossene Eingreifen Englands auf den Malvinen mit der Niederlage für Argentinien nicht gewesen wäre, stünden wir heute in einem Bruderkrieg. Und die psychische Säule der Anden würde für immer zerstört sein. Es haben uns beide psychische Kanäle, der Morgenstern oder die Riesen aus dem Felsen, gerettet. Das Unglück der Malvinen ist etwas, das überwunden werden kann und das sich nie ereignet haben würde, wenn Argentinien nicht dauernd Chile bedroht, sondern uns auf seiner Seite gehabt hätte. Geistig und seelisch waren wir dagegen. Das ganze Problem der Grenzen, der kleinen Inseln und territorialen Gewässer im Süden war eine Angelegenheit, die vom Ausland her geschürt worden war, um die Einheit beider Völker zu verhindern, sogar in der Antarktis. Die Presse, die diesen Konflikt unterstützte, wird von alten Maranen in Argentinien geleitet, die dort als Artikelschreiber zu diesem Zweck angestellt sind. Die Vermittlung des Vatikans wäre niemals nötig gewesen. Es wird sich diese auch teuer bezahlen lassen, indem das katholische Judentum einen physischen Fuß in diese noch unberührten Gebiete setzt, wo die Selknam-Riesen ihre Götter verehrten. Auch Argentinien hat ein rassisch nicht gewünschtes Mestizentum, in welchem die Sizilianer der Mafia und die Mulatten der gewerkschaftlichen und peronistischen Organisationen überwiegen. Es ist ein Land mit einer starken weißen Gesellschaftsschicht, der Lateiner, wie Palacios sagen würde. Vielleicht hätte man dort wie hier, oder könnte es noch, eine eugenische Disziplin durchführen können, um als Endziel eine Integration des Südkonus zu erreichen. Zusammenfassend sagen wir, dass die chilenische Lage, die Involution seines Mestizentums, es zum ersten Mal in seiner Geschichte dazu gebracht hat, eine totale und einzig in ihrer Art dastehende Militärdiktatur zu errichten. Aus diesem Grunde ist der zionistische Plan, den man Chile zugedacht hatte, als Teil eines umfassenderen Planes für den gesamten Südkonus viel leichter und mit größerem Nachdruck durchgeführt worden. Während die kommunistischen und demokratischen Juden des Auslandes einen fürchterlichen Druck ausübten durch die internationalen Organismen, die sie kontrollieren, haben die Vereinten Nationen, die katholische Kirche, die Freimaurer, die protestantischen Kirchen, das Bankwesen und so weiter das Verbleiben der Regierung unter Bedingungen unterstützt. So konnten sich Friedmann und seine Freunde durchsetzen, die die Diktatur vom Ausland her unterstützten, bis sich der Plan erfüllt hatte. Nun würden sie diese Militärregierung nicht mehr benötigen. Aber sie irren sich alle darin, wenn sie glauben, Chile könnte jemals wieder zum Ausgangspunkt vor den 70er Jahren zurückkehren. Die Demokratie wird nie mehr dieselbe von vordem sein. Viel weniger noch die der unpersönlichen Regierung von Portales, jenes Premierministers, der nicht hervortreten wollte und der dem Land und dem Präsidenten so diente, als ob Chile eine konstitutionelle Monarchie sei. Portales war ein Vorbild, der dem Portugiesen Oliveira Salazar um viele Jahre voraus war, wobei letzterer sicher nicht einmal von der Existenz jenes großen Ministers gewusst hat. Es könnte sein, dass es hier wieder eine Demokratie geben wird und die romantischen Greise, die entsetzt zusehen mussten, wie ihnen 10 Jahre unter den Fingern wie Wasser zerronnen sind, werden zu ihren alten Gewohnheiten, zu den Parlamenten und den politischen Ausreden zurückkehren wollen. Es könnte sein, dass sie einige Zeit Erfolg haben, doch sehr bald würde sich die militärische Diktatur, eine andere kann es nicht sein, wiederholen, diesmal viel strenger und unbarmherziger, weil sie marxistisch, links sein wird, mit den geeignetsten Merkmalen für den vorherrschenden Mestizentyp, mit dem Ugro-Finnen aus dem russischen Steppen Zentralasiens. Oder aber es folgt eine andere Diktatur, die eines Zivilisten, der sich voll dafür einsetzt, fremden Interessen zu dienen, in einem strategischen und geopolitischen Streit, in welchem dieses geografische Gebiet der Welt sich befindet. Chile wird sich dann endlich und wahrhaft lateinamerikanisiert haben. Adelsgenetik. Aber wir haben bisher versichert, dass bis zu einem kritischen Punkt der Involution eines Mestizentums die magische Möglichkeit besteht, die Entropie umzukehren. Darum muss es uns gestattet sein, klarzustellen, dass Chile die größte Gelegenheit seiner Geschichte verpasst hat. Wir glauben es seit unseren Besprechungen mit den Männern der Waffe, die diese Nation seit 1973 regieren. Wir haben mit ihnen gesprochen und unsere Mitarbeit angeboten, weil wir annahmen, dass diese letzte Möglichkeit dazu nun gekommen sei. Unser Heer hat eine einmalige Tradition in ganz Amerika. Es war die Gelegenheit da, die übermenschliche Anstrengung zu versuchen, den Niedergang umzukehren und hier, auch wenn sie scheitern und der Feind uns schlagen sollte, eine soziale und wirtschaftlich gerechte nationalsozialistische Organisation zu begründen. Um Sie nicht mit diesem Wort zu erschrecken, habe ich den Militärs vom preußischen Sozialismus gesprochen. Etwas, das die Erde und das Blut, die Arbeit des Menschen achtet und nicht das Geld und die Spekulation berücksichtigt. Der Mangel an Kenntnissen, an ernsthaften Studien, der Hochmut und der Wunsch, äußeren Einflüssen dienlich zu sein, besonders den mächtigen nordamerikanischen Juden, machte die wahre Lösung für immer unmöglich. Genau wie bei Jorge González de Marés überwog das verhängnisvolle Schicksal im Mestizenblut. Wir wollen nicht weiter auf diese Angelegenheit eingehen. Andere werden dies eines Tages tun, sollte uns je eine neue Sonne wieder scheinen. Die nationalistischen Mitarbeiter, die an eine große Wende geglaubt hatten, waren zu weich, gefühlvoll, hatten keine ernsthafte Weltanschauung, keine Kultur, noch eine philosophische Erziehung. Wir wollen uns auch nicht weiter auf die sozialwirtschaftlichen und nationalsozialistischen Systeme beziehen, die man hätte anwenden können. Die Bücher darüber sind da, man möge sie studieren. Keiner der erwähnten chilenischen Nationalisten kennt, noch glaubt er an das jüdische Problem, außer den Streitkräften. Aber wenn irgendein Admiral sich einmal über den Zionismus geäußert hat, ist er stets gezwungen worden, sich zu berichtigen. Die allergrößte Gelegenheit in unserer Geschichte ist zwischen den Trümmern der letzten Katastrophe mit untergegangen. Chile ist ein Land physischer und geistiger Erdbeben der verlorenen Generationen und der zerbrochenen Illusionen.